الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثير أزوك بيت الله دم هان دبلت من الله زيجن وهايل بامهاتسشكايت من النبوفيت محمد عليه الصلاة والسلام Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Meine liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala sagte sinngemäß im Koran al-Karim, dies ist ein Buch, dessen Verse festgeschrieben sind oder dessen Verse allgemein gehalten sind und hieraufhin von einem Allweisen und Allkundigen dargelegt worden sind. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam und hat das, was Allah an allgemeinen Aussagen getroffen hat, dargelegt und verdeutlicht, sodass er uns auf einem ganz klaren Weg zurückgelassen hat. Dieser Weg ist so klar und so leuchtet, so hell, dass er deutlich erkennbar ist, egal ob es bei Nacht ist oder bei Tag ist, wie er sagte, sallallahu alaihi wasallam. Und da möchten wir heute über eine der wichtigen Dinge sprechen, die Allah uns mitgeteilt hat, und zwar die Verantwortlichkeiten. Und zwar eine ganz bestimmte Verantwortlichkeit, und zwar diejenige, die wir haben gegenüber unseren eigenen Kindern. Es berichtet uns Ma'qil ibn Yasar, radiallahu ta'ala anhu, er lag im Sterben und sagte, ich erzähle euch etwas, was ich vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam gehört habe. Er sagte, jeder Diener, dem Allah subhanahu wa ta'ala etwas anvertraut hat und dann stirbt, während er diesem anvertrauten Gut, während er dieses anvertraute Gut betrügt, dem wird Allah den Paradiesgarten verbieten. Und dieses anvertraute Gut, damit ist niemand anderes gemeint in erster Linie als die eigenen Kinder, die Allah einem geschenkt hat, ohne dass man dafür etwas getan hat. Der Betrug, liebe Geschwister, den man seinen eigenen Kindern gegenüber verüben kann, ist unterschiedlicher Art. Es kann sein, man betrügt sie hinsichtlich des Vermögens, indem man ihnen nicht genug gibt. Sie könnten ein gutes Leben haben, aber man geizt ihnen gegenüber und man gibt ihnen nicht das, was ihnen eigentlich zusteht. Was die Ausbildung angeht, was die Kleidung angeht, was gesunde Nahrungsmittel angeht, das sind alles verschiedene Sachen. Aber es gibt auch den Betrug in Bezug auf, es gibt auch andere Arten von Betrug. Es gibt auch den Betrug in Bezug auf die Religion. Und die ist sicherlich die schlimmste überhaupt. Und damit meine ich, dass man seinen Kindern eben nicht das weitergibt, was man eigentlich von seiner Religion gelernt hat, nämlich, dass Allah subhanahu wa ta'ala an erster Stelle steht. Und dass Allah tabarak wa ta'ala derjenige ist, an den wir uns als erstes zu wenden haben, wenn wir in einer Notlage sind. Und er der Erste ist, den wir zu bitten haben, wenn wir etwas Gutes haben wollen. Stattdessen ist es oft leider so, dass man sagt auf Deutsch, die Kirche im Dorf lässt. Ja, das heißt, dass wir, wenn wir in der Moschee sind, dann lernen wir, wie man betet, wie man fastet, ist alles schön gut. Aber wenn es dann um weltliche Dinge geht, dann wird einem etwas beigebracht, was an sich nicht unbedingt falsch ist, aber es ist eben nur ein Teil der Gesamtwahrheit. Man bringt ihnen bei, dass sie, wenn sie gut verdienen wollen, dass sie eine Ausbildung haben sollen, dass sie gut verdienen sollen und dass es ihnen gut geht und Ähnliches. Aber Allah subhanahu wa ta'ala wird oft bei diesen Sachen ausgeblendet, sodass man teilweise findet, dass die Kinder von manchen Muslimen Berufen nachgehen, die islamisch gesehen fragwürdig sind. Das ist das Mindeste, was man darüber sagen kann. Und all dies mit dem Argument, wir müssen ja auch irgendwie essen und trinken und überleben. Auf jeden Fall wird Allah tabaraka ta'ala bei alltäglichen Dingen oft einfach ausgeblendet. Und hier etwas ganz Praktisches. Wenn dein Kind, du möchtest ja sicherlich, dass dein Kind ein guter Muslim wird oder ein guter Muslimer wird, aber wenn dein Kind natürlich mehr Zeit verbringt mit Menschen, die nicht die gleiche Religion haben wie du, dann ist doch klar, dass sie von diesen Menschen mehr beeinflusst werden. Also wenn dein Kind 4 Stunden, 5 Stunden pro Tag im Kindergarten ist oder in der Schule ist und dann nicht diese Zeit anderweitig kompensiert wird, ist doch klar, wo der Einfluss in erster Linie kommen wird, egal ob positiv oder negativ. Aber warum willst du von jemandem erwarten, der kein Muslim ist, dass er dir die islamischen Werte weitergibt? Woher soll das kommen? Und die Moschee spricht, wenn sie reden könnte, würde sie Bände sprechen und sagen, wie soll ich dich, liebes Kind, erziehen, wenn ich versuche, das einmal zu machen in der Woche, vielleicht bei der Freitagspredigt, aber andere das, was ich aufbaue, zerstören. Und zwar 6 Tage lang oder noch mehr. Das gilt für Menschen, die überhaupt mit ihren Kindern in die Moschee kommen. Ich meine, viele von unseren Kindern sind jetzt momentan nicht da. Und auch unter der Woche nicht da. Und deswegen mein Appell, es ist wirklich wichtig, dass man mit seinem Kind regelmäßig in die Moschee kommt und ihnen die Sitten einer Moschee beibringt und ihn so Allah subhanahu wa ta'ala näher bringt. Wenn du es auch nicht 5-mal pro Tag hinschaffst, aber 1-mal pro Tag kriegt in der Regel jeder Mensch, der irgendwo in der Nähe der Moschee ist, hin. Meine lieben Geschwister, das Mindeste, was man tun kann für seine Kinder, ist sicherlich, dass man aufpasst, was sie lernen und was sie in der Schule an Büchern lesen und was ihnen dort beigebracht wird. Dass man sie darauf hinweist, guck mal, ein Teil dieser Gesellschaft sieht das anders, aber wir als Muslime sehen das so. Wo ist das Problem? Dass man ihn darauf aufmerksam macht. Wir wissen doch, dass wir zurzeit eine Kampagne erleben, bei der versucht wird, von manchen Strömungen der Gesellschaft sogar Dinge, die seit Adam und Eva bekannt sind, auszuradieren, abzuschaffen, nämlich dass es 2 Geschlechter gibt. Und manchmal liest man in Schulbüchern Dinge, die werden dargestellt, als wären das wissenschaftliche Erkenntnisse, ob das in der Biologie ist oder in der Ethik ist, wie zum Beispiel die Theorie, dass der Mensch vom Affe abstammt oder ähnliches. Dinge, die nicht nur dem islamischen Glauben widersprechen, sondern auch dem Glauben der Juden und der Christen widerspricht. Wie soll man jetzt damit umgehen, wenn man selbst die Sprache nicht spricht, der Gesellschaft, in der man lebt? Deswegen mein dringender Appell, dass man die Sprache lernt, der Gesellschaft, in der man lebt. Und wenn man auch nicht nachschaut oder überfliegt, was die eigenen Kinder in der Schule lesen und zu hören bekommen. Das Thema ist riesengroß. Wenn ich an der Geschwindigkeit weitermache, dann werden wir heute nicht durchkommen. Man wird beigebracht, ab 18 Jahre, da ist plötzlich so ein Knopf und dann plötzlich darfst du das machen, was vorher haram war, ist plötzlich halal geworden. Ich meine, die Dinge, die plötzlich halal werden, die wisst ihr. Dass das natürlich unserem Glauben widerspricht, ist ja mehr als offensichtlich. Viele Dinge werden einem plötzlich gesagt, dass sie legitim sind. Man braucht nicht mehr auf seine eigenen Eltern zu hören. Braucht nicht mehr. Das ist, weil man plötzlich ein bestimmtes Alter erreicht hat und ähnliches. Und dann schickt man seine Kinder 1-mal die Woche vielleicht in die islamische Schule, der arabische Schule, der Moschee und denkt, dass da natürlich damit alles getan ist. Aber das ist nicht der Fall, sondern die Wahrheit ist ein bisschen schwieriger. Erziehung ist schwierig, Erziehung ist anstrengend. Es geht nicht umsonst Erziehungswissenschaftler. Erziehung ist anstrengend, tut auch manchmal weh. Ja, man hört nicht immer gerne das, was man gerne hören würde. Da kommt der Vater und sagt, guck mal, mein Sohn, mashallah, wie anständig und lieb er ist. Aber was heißt anständig und lieb? Wem gegenüber? Mir gegenüber? Ist doch völlig egal. Es geht ja um Allah Azza wa Jal. Welchen Anstand hatte Allah gegenüber, wenn er seiner nicht gedenkt, 5-mal pro Tag? Welchen Anstand hatte dem Gesandten gegenüber, sallallahu alaihi wa sallam, wenn er ihm in jeder Sache widerspricht? Was für ein Anstand? Das ist doch der Anstand, den wir eigentlich meinen, oder bin ich im falschen Film? Ja, also es gibt, wie gesagt, also viel dazu zu sagen, aber das Mindeste, was man tun sollte, liebe Geschwister, in einer gesunden Familie, ist, dass man zu Hause mindestens 2 Sitzungen in der Woche einrichtet. Eine Sitzung, bei der man wirklich mit dem Kind mal durchgeht und schaut, was hat das gelernt, sowohl in der staatlichen Schule, Privatschule, als auch in der Moscheeschule. Und dann die 2 Sitzungen, bei denen man dem Kind was beibringt, also was Neues beibringt. Und damit meine ich etwas beibringt über den Iman, etwas beibringt über den islamischen Charakter. Und ich meine nicht, dass das Lehren des Koran Karims, das Koran Karim kommt hinterher. Wenn du einen fruchtbaren Boden hast, ja, dann säst du dort deinen Samen. Aber wenn der Boden noch gar nicht geeignet ist dafür, was macht das für einen Sinn? Ja, und deswegen heißt es in einem Hadith von Jundub, radiallahu anhu, er sagte, sinngemäß, als wir jung waren, haben wir zuerst einmal den Iman gelernt, erstmal gelernt zu glauben. Danach haben wir den Koran gelernt. Und als wir den Koran gelernt haben, dann wurde unser Iman noch stärker. Meine lieben Geschwister, ich empfehle, dass man ein Buch nimmt, bei dem man über den Glauben etwas erfährt. Über den Glauben an Allah, die Engel, die Bücher, den letzten Tag. Das sind die Dinge, die uns vorantreiben. Das sind die Dinge, die unser Herz lebendig machen. Das sind die Dinge, bei denen das Kind dann fragt, ja, wird das Yawm al-Qiyamah wirklich sein? Man wird Fragen haben. Und es wird dich auch dazu bringen, dass du selbst recherchieren musst und nachschlagen musst. Stimmt das überhaupt, was ich damals mal gelernt habe? Stimmt das, was das Kind sagt? Und so weiter und so fort. Dann bringt man ihm bei den Umgang mit Allah, Umgang mit seinen Propheten, Umgang mit den Eltern. Wenn wir schon sagen, dass die Güte den Eltern gegenüber gleich nach dem Tauhid kommt, muss man das dem Kind ja irgendwie auch beibringen und nicht nur, wenn es einen Fehler macht, ihn dann auf die Hände schlagen oder ähnliches. Man lehrt ihm, die schlechten Charaktereigenzügen zu vermeiden. Was bedeutet Geiz? Ja, man kann ihm Geld geben und sagen, jetzt teile das, das ist deins, aber gib etwas davon ab, spende etwas davon. Überheblichkeit. Erzähl ihm die Geschichte von Qarun und wie ihm die Überheblichkeit zum Verhängnis geworden ist. Und zuletzt möchte ich noch darauf hinweisen, dass auch in der Schule heutzutage oft das Fach schon gibt, ja, das Islam als Schulfach gibt. Aber man muss halt immer auf der Zunge zergehen lassen. Stell dir mal vor, man würde dir sagen, unterrichte das Christentum einem Christen, du als Muslim. Oder geh du und unterrichte den Buddhismus an einen Buddhisten. Oder unterrichte du das Judentum einem Juden. Würde das den Juden gefallen? Würde das den Christen gefallen? Würde das den Andersgläubigen gefallen? Sicherlich nicht. Deswegen, das Minder, das man machen muss, muss aufpassen. Ja, das Gute davon nehmen und das Schlechte davon zurückweisen. Lass Allah subhanahu wa ta'ala an yahfadhana wa iyyakum wa an yarzuqana wa iyyakum al-birra wa al-taqwa wa al-ikhlasa fi al-qawl wa al-amal. Innahu subhanahu wa ta'ala waliyu dhalika wa qadiru alayh. As'al Allah an yaghfira lana dhunubana wa yukaffir anna sayyi'atina wa yatawaffana ma'al abrar. اللهم زقنا حسن الخاتمة اللهم زقنا حسن الخاتمة اللهم زقنا حسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشفي مرضى المسلمين اللهم اشفي مرضى المسلمين اللهم اقض الدين عن المدينين اللهم اقض الدين عن المدينين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.